Es ist schwer, jemanden zu lieben, der sich selbst nicht liebt. Im Fall Deutschlands ist es genau umgekehrt. Wir lieben unser Land nicht besonders, aber Menschen aus anderen Ländern finden es toll. Im vergangenen Jahr stellte das amerikanische Forschungsinstitut GfK Roper in seinem jährlichen Nation Brands Index fest, dass Deutschland das beliebteste Land der Welt sei. Angeblich hat uns ja die WM geholfen, uns selbst ein bisschen weniger kritisch gegenüberzustehen. Aber den lockeren Nationalstolz eines Brasilianers werden wir wohl nie erreichen. Am meisten geliebt werden die Deutschen in Frankreich, nämlich von fast 90% aller Franzosen. Auch bei Niederländern und Libanesen kommen wir richtig gut an. Aber warum eigentlich? An unserer Selbsteinschätzung kann es nicht liegen. Viele Deutsche denken bei Deutsch immer noch an ordnungsliebend, fleißig, pünktlich. Sich selbst würde man zwar nicht so beschreiben, andere aber schon. Als wäre dies ein Makel. Dabei begreift jeder, der einmal versucht hat, in einer Bibliothek in Rom ein Buch auszuleihen, wie tief der Wunsch nach Ordnung, Fleiß und Pünktlichkeit in uns allen steckt. Das Problem ist nur, keiner will ein langweiliger, fleißiger Deutscher sein. Wie viel attraktiver ist ein Italiener, der mit Hilfe eines Armani-Jacketts Frauen verführt, ein tanzender Grieche oder ein Franzose, der weiß, dass ohne gutes Essen das Leben eigentlich nicht möglich ist. Franzosen essen Croissants, Deutsche Roggenbrot. So hat es mal eine Kanadierin mir gegenüber auf den Punkt gebracht. Croissants gab es in ihrer Familie als Leckerei am Weihnachtsmorgen, Roggenbrot als Notration auf Kanutouren. Instinktiv ahnen die Deutschen, dass sie in den Bereichen Liebe und Genuss nicht richtig mithalten können. Darum versuchen sie, sich auf anderen Feldern zu profilieren. Beim Thema gesunde Ernährung etwa oder beim Klimaschutz. Wir halten uns für eine grüne Nation und glauben, dass andere uns auch so sehen. Man kann sich da schnell täuschen. Zum Beispiel beim Stromsparen. Wir wissen, das Licht auszuknipsen, wenn man das Zimmer verlässt, ist eine gute Idee. Im Iran kann man damit aber nicht punkten. Dort wirkt jemand, der ständig das Licht an- und ausmacht, einfach geizig. Strom ist billig im Iran und wer es sich leisten kann, beleuchtet sein ganzes Haus oder lässt das Wasser eine halbe Stunde auf dem Herd kochen. Blöd für die Deutschen. Ihr Umweltbewusstsein kommt hier nicht wirklich an. Und ein Geizhals ist auch noch wesentlich unsympathischer als ein Umweltheld. Am schlimmsten an Deutschland sind allerdings die Altersheime, findet der chinesische Autor Kong Wei-si. Trost fänden die Heimbewohner nur in den Briefen der Kinder am schwarzen Brett. Und käme doch mal eins zu Besuch, brächte es lediglich Blumen mit. Und Blumen, sagt Kong Wei-si, verwelken schnell. Wenn es das ist, was andere in uns sehen, Roggenbrot-essende, geizige Großelternvernachlässiger. Warum mögen sie uns dann? Wenn einer Hemden anhat, so exakt gebügelt, wie ich das selbst nie könnte, wenn einer nie zu spät zu einer Verabredung erscheint und auch noch alles geregelt kriegt, was er sich vornimmt, dann will ich mit dem zwar nicht unbedingt befreundet sein, aber eins empfinde ich schon, nämlich Respekt. Und möglicherweise ist es das, was Menschen anderer Nationen für uns übrig haben. Respekt für unsere Anstrengungen, das Leben zu meistern. Vielleicht schauen sie uns zu und denken, sie geben sich wirklich Mühe, diese Deutschen. Und je länger sie zusehen, umso sympathischer finden sie uns. Nach 60 Jahren Bundesrepublik ist es offensichtlich richtig viel Sympathie geworden. Eine, die dem Respekt für Leistung geschuldet ist, dem sofort zack, zack, boom, quadratisch praktisch gut, wie ein Architekt aus Burkina Faso die deutsche Mentalität einmal beschrieben hat. Das klingt jetzt alles sehr nach Arbeit und wenig nach Vergnügen. Doch vielleicht ist es genau so. Man beobachtet uns Deutsche bei der Arbeit. Wir hingegen können uns gar nicht vorstellen, dass andere auch mal vernünftig arbeiten, außer vielleicht die Schweizer. Denn wir schauen den anderen lieber bei ihren Vergnügungen zu. Den Italienern beim Flirten, den Franzosen beim Essen, den Iranern beim Stromverschwenden. Wir sehen an anderen die Dinge besonders positiv, die wir selbst gerne hätten. Wir Deutschen müssen einfach mehr an unserem Vergnügen arbeiten.